Im Augenblick zählt das Licht. Die Sekunden verlangsamen sich auf dem Flächenquadrat in einem Raum zu einem Raum voller Größe, den deine Augen schlussendlich erfassen. Hier rückt das Bild von dir selbst in das nächste gekritzelte Stück deiner Schaffenskraft, wo deine Sonne kein Licht mehr benötigt. Bist du bereits bei dir selbst und ganz nackt. Für das gefrorene Meer, das von außen. Setzt du den Fluss in Nate weiter ab. Und mischst den Malstift zum Grau dieser Wüste, die uns umringt. Jetzt wirkst du sentimental und klopfst an die Tür deines Herzens, mit dem du fliegst, wenn du losgelöst bist.